Hey, guck mal, da kommt der Zug. Und du bist hier am Ficken. Das ist ja geil. Guck mal, die sitzen jetzt alle auf dem Dach. Das ist ja krass hier, ey. Geil, Junge. Ja, komm, jetzt spritz dich voll, ne? Hey, Stickers, Kissen, Cans, Caps, Züge, Wände, Styles, Packs, Farben, Bewegung, Kreativität, die Dose lebt, die Dose lebt. Stickers, Kissen, Cans, Caps, Züge, Wände, Styles, Packs, Farben, Bewegung, Kreativität, die Dose lebt. Ich sitz daheim brütend, das Zimmer hütend, die Knaller meiner späten Geburt vergütend. Kämpf ich kosmisch, der Kämpfe zwischen Rausch und Struktur. In dieser Klausur lausch ich nur der Tick-Tick-Uhr. Form und Figur, Form mit Natur, noch Propaganda pur für urbane Ästhetik, obwohl ich weiß, nix ist für ewig. Verzier ich Zellen seit Jahren mit vier hellen Buchstaben, die mein Leben in sich tragen in tausenden von Formen und Farben. Passt den Fassaden meiner Umgebung ein Gesicht, eins, das mich rockt, schockt und schickt. Ich verpasse den Fassaden meiner Umgebung ein Gesicht, eins, das mich anbietet und mit mir spricht. Silberne Blicke, Blicke, Blinker, setz den Linker, unterstreich, umreiß. Kreier mein Beweis, dass ich da bin, war bin, mehr als Party, der Schriftzug kommt, ich fahr ihn. Das ist geil, kommt der Zug hier vorbei, das ist der Hammer. Stickers, Kissen, Cans, Caps, Züge, Wände, Styles, Packs, Farben, Bewegung, Kreativität, die Dose lebt, die Dose lebt. Stickers, Kissen, Cans, Caps, Züge, Wände, Styles, Packs, Farben, Bewegung, Kreativität, die Dose lebt. Stickers, Kissen, Cans, Caps, Züge, Wände, Styles, Packs, Farben, Bewegung, Kreativität, die Dose lebt. Stickers, Kissen, Cans, Caps, Züge, Wände, Styles, Packs. Ich komm über euch mit Zettel an Stickern, einer für jeden von euch hier in Stickern, muss mein Name verklickern. Bist es Sinn, der Junge mit perverser Potenz in Atombomben, Kettenreaktion mit die hohen fetten Rhyme, die Flow, die Nino netten, mit tausend von gerappten, auf Last gedeckten, von Bullen gecheckt. Botschaften, die Augen von Wölfen am Mond haften, weil nie Löcher zwischen Realität und Mission klaffen. Gespeichert mit Edding, geweißelt mit Tippex, wenn ich Rap sing, brauch ich keine Kritik, soll ich nur fett klingen, den Rap bringen, bevor's mich wegbringen. Im grünen Silberwagen nicht blau blinken schlagen, weil sie's nie so verfickt geil wie ich werden haben. Mit Stickers, Kissen, Cans, Caps, Züge, Wände, Styles, Packs, Farben, Bewegung, Kreativität, die Dose lebt. Stickers, Kissen, Cans, Caps, Züge, Wände, Styles, Packs, Farben, Bewegung, Kreativität, die Dose lebt. Meine Welt nimmt mir niemand weg, ich beweise das mit jedem Tag. Statt der Natur sind wir den nächsten Hund nur eine Fans, Sticker betankt, mit Pepper auf Scheiben gerappt, kommuniziert, was passiert, permanent wie Marker, reduziert, mager, dekadent wie Prada, perfekt, dunkel, tief, jedes Motiv. Flügeln der Möwen, die ich schief, weil ich zwar träumte und schlief, doch aufwach und Träume wahr mach, und zwar Sans-Serif. Stickers, Kissen, Cans und Caps, Zügen, Wänden, Styles und Tags, mit Farben, Bewegung, mit Kreativität, die Dose lebt. Alle Leute am Gucken, am Ficken seid ihr hier. Wichsen sich bestimmt jetzt alle ein.